Ich hatte Angst, Angst vor mir selbst, dass ich scheiter und den anderen es gefällt. Ich hatte Angst, meine Fame zu enttäuschen, war zu selten für euch da, sondern nur für meine Freunde, ja. Ich hatte Angst, wollte nicht mehr leben, nein, saß im Dunkeln und fühlte mich elend, weil ich hatte Angst, konnte nächtelang nicht schlafen, ja. Ich hab mich so gefühlt, als wär ich längst schon begraben, ey. War am Scheitern, was keinen interessiert hat. Kein Erfolg, obwohl ich so viel investiert hab. Was keiner sah, war, dass alles nicht so einfach war. Der Motor lief nicht wirklich, doch ich gab weiter Gas. Ich muss ehrlich sein, dass ich nicht verkraftet hab. Dass mich all der Stress täglich so belastet hat. Das Licht, was ich sah, war der Mond, ey. Keine Freude, nur Partys mit Dämonen, ey. Diese Welt war für mich nicht mehr zu verstehen. Kein Gewinn, doch trotzdem wollten mich die Leute hintergehen, ey. Aufgewachsen in einem Haus voller Tränen. Nein, ich durfte nicht mehr raus. Ich hatte Albträume, ja, ich hatte Albträume, ja, ich hatte Albträume, ja, ja. Kein Schlaf, nein, nein, kein Schlaf, nein, nein, ich hatte Albträume, ja, ja. Ich hatte Albträume, ja, ich hatte Albträume, ja, ich hatte Albträume, ja, ja. Kein Schlaf, nein, nein, kein Schlaf, nein, nein, ich hatte Albträume, ja, ja. Um was zu reißen, muss ich oftmals verzichten. Über mein Album wollten Medien nicht berichten, nein. Dass mein Halt nicht groß genug war, musste ich akzeptieren. Kein Schlaf, bis nachts um vier. Ey, nein, ich hatte keine Wahl, nein. Ja, ja, mein Struggle war ne Qual, ey. Ja, und dann ging es Schlag auf Schlag. Kein Vertrieb, kein Vertrag, doch trotzdem in den Charts. Ja, auf einmal kleben alle an meinem Arsch. Und als ich mich gefragt hab, wo ihr wart, war keiner von euch da, ey. Ich hatte Panik, ja, musste es verarbeiten. Anstatt zu Therapie war ich nur am Arbeiten. Ich stand kurz vor nem Burnout. Die Leute sagten nur vorher. Doch ich wollt's mit der Musik schaffen. Ja, ja, ich werd's mit der Musik schaffen. Ich hatte Albträume, ja, ja. Ich hatte Albträume, ja, ich hatte Albträume, ja, ich hatte.